Noi crediamo molto a questo tipo di collaborazione. Abbiamo creduto quando l'Istituto l'abbiamo fatto e allora era un pensiero, una fiducia, una convinzione. Oggi è, credo, una dimostrazione pratica che questa fiducia era ben riposta. Naturalmente il merito non è nostro, noi siamo soltanto gli organizzatori, i procuratori dei mezzi e delle strutture che sono necessarie, ma se non abbiamo invece le teste e le scienze che siete voi, noi non facciamo niente. Noi abbiamo la fortuna di avere come presidente il professor Vandrusca, che lo conoscete, che è presidente del nostro comitato scientifico. Abbiamo la fortuna di avere come segretario generale, che vuol dire general manager, anche se lui così si presenta, il professor Prodi, e poi tutti gli altri, naturalmente, che non voglio dimenticare, che anche se non li cito, cui va il merito di quello che si fa. Ecco, dopodiché non voglio fare altra geografia, ma è soltanto perché si abbia tutti la convinzione che noi amministratori, anche noi politici, crediamo a queste cose, facciamo quello che è necessario fare perché possano nascere, svilupparsi e produrre, ma poi il merito naturalmente è vostro, di voi che lavorate. Quindi con queste brevi parole e rinnovando l'augurio di buon successo, di buon lavoro anche di questo seminario, ecco, io vi ringrazio e non ho altro da dire. Grazie. Grazie. Tante grazie al Presidente Kessler, troppo modesto come troppo modesto anche Paolo Prodi. E voi permettete se io continuo a parlare in tedesco, perché ci sono molti nuovi qui che credo che dovrebbero capire tutto l'italiano, ma non quello che parliamo noi magari. Voi parlate un italiano eccellente, magari sapessi io parlare con voi, ma ad ogni modo vorrei ich möchte nur zu den deutschsprachigen auch auf etwas hinweisen. Freund Prodi ist zu bescheiden, er ist eigentlich die Seele, und Sie müssen wissen, das heißt, diejenigen, die die italienische Politik kennen, es sind heute viele neue hier, anche da parte italiana, ci sono molti che non c'erano qui, allora posso ripetermi, unser Verhältnis ist so wie bei den italienischen Parteien, da ist immer... Um bei der römischen Geschichte zu bleiben, profitierten die politische und die Verfassungsgeschichte bis in die Gegenwart von Mommsens Autorität. Ob die große, zuletzt durch Wolfgang Kunkel so eindrucksvoll repräsentierte deutsche Tradition der römischen Rechtsgeschichte ihr international hervorragendes Niveau halten kann, das bleibt abzuwarten. Über der Bewunderung der großen deutschen Gelehrten des 19. Jahrhunderts, die sich von selbst versteht, und über den unverkennbaren Fortschritten der Altertumswissenschaft, über der Bewahrung der Leistungen, denen auch unser Seminar dient, dürfen freilich auch die vielleicht unvermeidbaren, in ihren Folgen teilweise verhängnisvollen Begleiterscheinungen des stürmischen Ausbaus und der vielfältigen Institutionalisierung nicht übersehen werden, die dann auch für das 20. Jahrhundert grundlegend wurden. Die Intensivierung der Studien wurde identisch mit engster Spezialisierung. Die Verbreiterung der wissenschaftlichen Basis mit Verflachung. Die Vielzahl der Kontroversen und die Vertiefung und Multiplikation wissenschaftlicher Dissenspunkte wurde identisch mit der Preisgabe einer einheitlichen Vorstellungswelt. Schon im Jahre 1900 stellte Wilamowitz fest, zitiere ihn, die Antike als Einheit und als Ideal ist dahin, die Wissenschaft selbst hat diesen Glauben zerstört. Damit komme ich zum dritten Punkt, die Politisierung der Antike. Um Missverständnisse zu vermeiden, sind hier zunächst drei Vorbemerkungen notwendig. Erstens, selbstverständlich sah das 19. Jahrhundert noch keine direkten Eingriffe des Staates oder einer staatstragenden Partei in die Bewertungen antiker Phänomene. Solche Errungenschaften blieben erst den totalitären Regimen des 20. Jahrhunderts vorbehalten. Herr Demand hat das ja im Einzelnen aufgezeigt. Das Schlagwort Politisierung der Antike soll lediglich auf die Zunahme der Bedeutung der politischen Dimension für die deutsche Altertumswissenschaft und auch für die Geschichtswissenschaft des 19. Jahrhunderts hinweisen, darauf, dass die Antike jetzt zum großen Arsenal für Konservative wie für Liberale, für Demokraten wie für Sozialisten geworden ist. Zweitens, natürlich handelt es sich bei der hier zu besprechenden Politisierung um kein grundsätzlich neues Phänomen. Natürlich hat es immer Gegenwartsimpulse gegeben, die zu bestimmten Wertungsakzenten für die Antike führten. Doch neu sind im 19. Jahrhundert einmal die Vielfalt der Wertungen, zweitens aber gleichsam ganze Schübe solcher Impulse. Ein erster liegt wie in Italien in der napoleonischen Ära. Ein zweiter, wenn ich richtig sehe, in Deutschland wohl sehr viel stärker ausgeprägt als in Italien nach 1848. Ein dritter und vierter folgen nach der Reichsgründung und verbunden mit einem Generationswechsel in der wilhelminischen Ära. Zumindest dieser letzte Höhepunkt findet meines Erachtens eine Entsprechung in Italien. Doch ist das nicht mehr als eine erste vorläufige Orientierungshilfe. Drittens, bei der Analyse des Komplexes der Politisierung ist selbstverständlich streng zwischen Äußerungen in den wissenschaftlichen Publikationen auf der einen Seite und jenen in Vorträgen und Publikationen für ein größeres Publikum zu unterscheiden. Es wäre jedoch falsch, die oft besonders stark aktualisierenden Reden vor einem weiteren akademischen Forum zu negieren. Nicht selten treten in ihnen jene politischen Überzeugungen prägnanter und offener hervor, die in der wissenschaftlichen Darstellung verdeckter oder indirekter zu finden sind. Wie stark die Auswirkungen der Französischen Revolution, der preußischen Reformen und der Befreiungskriege auf die deutsche Geschichts- und Altertumswissenschaft des frühen 19. Jahrhunderts wirkten, ist evident. Die Identifikation mit der Sache Preußens und die Hoffnung auf Preußen sind bei Niebuhr ebenso deutlich wie bei Böck oder später bei Curtius und bei Mommsen, obwohl keiner von ihnen gebürtiger Preuße war. Bei Niebuhr lässt sich im Unterschied zur Meinung Carlo Antonis die sittliche Kritik nicht von der sozialen oder politischen trennen. Das spiegelt sich in seiner Auffassung der sozialen und wirtschaftlichen Zustände seiner eigenen Zeit und in seiner Idealisierung des freien römischen Bauerntums, der Plebs des 4. Jahrhunderts vor Christi. Niebuhr konnte die Aristokratie seiner Gegenwart ebenso angreifen wie das Reichtumssystem oder das Turnregiment und dennoch feststellen, ich bin antirevolutionär, ich bin es aus Grundsatz, aber ich bin es auch aus Antipathie gegen die revolutionären Ideen, die mir an sich zuwider wären, so wie sie sich in Schalenköpfen erzeugen, wenn sie auch gar keine Folgen hätten. Hier dürfte eine Überzeugung, eine antirevolutionäre Überzeugung ausgesprochen sein, die für die Mehrzahl der deutschen Altertumswissenschaftler des 19. Jahrhunderts galt. Warnungen vor demokratischen Exzessen enthalten auch Böcks Schriften und Reden zur Genüge. Sein Verfassungsideal war die konstitutionelle Monarchie. Und so hieß es in der Enzyklopädie, ich zitiere, gerade für unsere Zeit ist das Altertum in der Politik belehrend. Dort liegen alle Prinzipien ganz klar. Das Altertum lehrt die wahre politische Freiheit und die echten Grundsätze derselben. Es zeigt die Verwerflichkeit des Absolutismus und der Ochlokratie. Wer das Altertum politisch studiert hat, kann keinem von beiden Extremen huldigen, ebenso wenig der Despotie wie den Träumen des Sozialismus und Kommunismus, welche schon das Altertum durchgeträumt und überwunden hat, schreibt Böck. Aktualisierung, Politisierung und Apologetik haben sich in den Wertungen deutscher Altertumsforscher des 19. Jahrhunderts oft durchdrungen. Den Höhepunkt einer bewusst politisch motivierten Geschichtsschreibung steht dabei natürlich Mommsens römische Geschichte dar. Mommsen sprach es auch ganz offen aus, dass ihm an der Anerkennung der sittlich-politischen Tendenz seines Werkes mehr lag als an jener des wissenschaftlichen Wertes im engeren Sinne. Die Ideale des liberalen 48ers, der um jeden Preis die Einheit Deutschlands wollte und der eine weise und glückliche Selbstregierung für das großartigste aller Menschenwerke hielt, der gegen Junkertum ebenso wetterte wie gegen radikale Demokraten, haben sein großes Werk tief durchdrängt. Sie unterstellten gleichzeitig der Geschichte der Römischen Republik das zeitgemäße Telos einer nationalen Einigung Italiens durch Rom, eine Konzeption, die ihre Suggestivkraft in Deutschland bis zum heutigen Tag bewahrt hat. Gegen die Methode und die Tendenz dieser radikalen Modernisierung hat sich wohl keiner so entschieden gewandt wie Bachofen in seinen Briefen an Meyer-Ochsner. Nach der kritischen Lektüre der dritten Auflage, der wiederholten Lektüre von Mommsens römischer Geschichte, stellte sich Bachofen die Aufgabe, ich zitiere, ich will die ganze Verfahrungsart dieses sogenannten Historikers darlegen und diese freche Impertinenz eines modernen Berliner Hohlkopfes in all ihrer abstoßenden Nacktheit gehörig zeigen. Besonders ekelhaft ist die Zurückführung Roms auf die Lieblingsideen des flachsten modernen preußischen Kammerliberalismus. Der ganze Jargon des Demagogen kommt schon in der Königszeit vor, sodass alles unter die elendesten Ideen subsumiert und dadurch vollständig auf den Kopf gestellt wird. Soweit Bachofen. Die Ursachen für Bachofens Ausfälle liegen in seiner konsequenten Gegenposition gegenüber Niebuhr und Mommsen begründet. In dieser Hinsicht ist nun die Bachofen-Mommsen-Kontroverse von nicht geringerer Bedeutung als jene zwischen Böck und Hermann. Nur ist das nicht bemerkt worden. Und darum sind wir Momigliano und Frau Arrigoni so dankbar, dass sie endlich einmal Bachofen ins Licht stellen. Nicht den Bachofen des Mutterrechts und der Feministinnen, sondern den Mythologen, den Religionshistoriker und den Historiker Bachofen, von dem wir methodisch sehr viel lernen können. Den großen Antipoden Mommsens im 19. Jahrhundert, der aber in dieser Funktion absolut unbekannt ist. Bachofens eigene Konzeption der römischen Geschichte stellte er zusammen mit Gerlach wenigstens für die Anfänge der Stadt und die römische Königszeit, schon im Jahr 1851, also vor Mommsen, da. Er hat sie aber auch verschiedentlich klar definiert, so in einem Brief an Henzen vom 6.10.1850, wo es hieß, ich zitiere, wer ein Volk auffassen will, muss sich auf den Standpunkt stellen, auf dem es selber stand. Und wer dessen Geschichte schreibt, muss sie aus seinem Geist schreiben, nicht aus dem eigenen. Er darf nicht die Anschauungsweise des 19. Jahrhunderts walten lassen, sondern muss sich jene der Römer aneignen und mit ihren Augen sehen. Ich bin ganz positiv. Mein einziges Streben geht dahin, so römisch zu sein als möglich. Ich verwerfe jene sogenannte wissenschaftliche Kritik, welche mit den gesunkenen und verdorbenen Ansichten einer gesunkenen und verdorbenen Zeit das Leben und die Taten eines hohen, gotterfüllten Volkes misst und die eigene Zerfahrenheit auch in jene alte Zeit und auf jenes gewaltige Volk überträgt. Damit war die grundsätzliche Alternative gegen die quellenkritischen Methoden Niebuhrs und Mommsens abgesteckt. Aber die modernisierende politische Dimension begegnet in der griechischen Geschichte nicht weniger als in der römischen. Selbstverständlich ist es richtig, wie Momigliano in der berühmten Londoner Antrittsvorlesung gezeigt hat, dass die zahlreichen deutschsprachigen griechischen Geschichten aus der zweiten Jahrhunderthälfte alle Auseinandersetzungen mit Grote sind. Aber zugleich finden sich in allen diesen griechischen Geschichten dezidierte politische Wertungen. In systematischer Weise lassen sich diese hier natürlich nicht analysieren, es sei lediglich an das vergessene, bizarre Werk von Friedrich Korthym aus dem Jahr 1854 erinnert, die erste griechische Geschichte der deutschen Reihe. Korthym ging in ihr von dem schneidenden Missverhältnis, der materiellen und technischen Kräfte und Fertigkeiten zu den moralischen und intellektuellen der eigenen Zeit aus. Der athenischen Demokratie stand er aufgeschlossen gegenüber, nüchtern und kritisch dagegen dem großen Haufen, der einen Perikles oder Demosthenes zu seiner sittlichen Leitung benötigte. Eine Auffassung, die später auch Curtius teilte. Unbedenklich setzte Korthym den Begriff des Kommunistenpöbels ein, sprach von sozialkommunistischen Übergriffen oder sozialen materiellen Gelüsten der griechischen Spätzeit 4 oder 5 Jahrzehnte vor Böhmen. Er selbst sympathisierte unverkennbar mit dem Mittelstand und der Staatsform einer gemäßigten Demokratie. In der langen Reihe der großen deutschsprachigen Darstellungen zur griechischen Gesellschaft und Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts ließen sich häufig ähnlich dezidierte politische Kategorien und Wertungen finden. Bei Pöhlmann nicht anders als bei Beloch, bei Wilamowitz oder bei Berbe. Selbst Burckhardts Apolitie war ein Politikum. Ziehen wir nun eine vorläufige kurze Zwischenbilanz, damit komme ich zum Schluss, in den 3 skizzierten Dimensionen. So zerrann die Idealisierung der Antike schon im 19. Jahrhundert. An die Stelle des Glaubens an ein gerade für die Deutschen komplementäres, überhöhtes Griechentum trat die streng rationale, handwerkliche spezialistische, kritische Beschäftigung mit dem Bereich der antiken Welt. Enthusiasmus und Pathos der Humboldt-Ära lebten in unserem Jahrhundert allenfalls in kleinen, elitären Zirkeln, wie etwa im Kreis von Stefan George, fort. In der Dimension der Verwissenschaftlichung erlebte die Altertumswissenschaft ihre Unterwerfung unter die sozialen und technischen Rahmenbedingungen der modernen Welt. Die Etablierung der Großwissenschaft warf die Frage auf, wer sie leitete und welchen wissenschaftlichen Zielen sie dienen sollte. Mit der bereits in Gang befindlichen Computerisierung der Altertumswissenschaft dürften wir eine qualitativ neue Stufe jenes Prozesses der wissenschaftlichen Strukturveränderungen erleben, der im 19. Jahrhundert begann. Und endlich zur dritten Dimension, die provozierend als Politisierung der Antike bezeichnet worden ist. Zweifellos gaben solche Impulse den Vermittlungsversuchen von Stoffen, Werken und Problemen der Antike, ungeachtet aller Einseitigkeit und oft auch Inadäquanz der Wertungen, Dynamik und Vitalität, die Konsequenzen und den Preis hat Bachofen jedoch bereits drastisch gezeigt. Angesichts der zunehmenden Kritik an dem Monopol humanistischer Bildung konnte Apologie auch zur Anpassung und zur historischen Verfälschung führen. Der wilhelminische Kaiser Augustus bezeugt das im deutschen Bereich ebenso wie die politische Funktionalisierung Spartas unter dem Nationalsozialismus oder eine einseitige Glorifizierung der athenischen Demokratie nach 1945. Die Voraussetzungen, die Rahmenbedingungen und die konkreten Aufgaben derjenigen, die heute im deutschen Bereich die Welt der Antike erforschen und sie vermitteln, sind gewiss völlig verschieden von jenen, die für das 19. Jahrhundert bestimmt waren. Dennoch gibt es, wie vielleicht deutlich wurde, Kontinuitäten der Entwicklung, die uns existenziell betreffen. Und es gibt, sofern uns die einzelnen Gelehrten stehen mögen, noch immer die Verbindlichkeit einer großen Tradition, mit der jede Auseinandersetzung lohnen wird, wie ich hoffe, auch die unsere in unserem Seminar. Danke. Che vengono fuori da quello che lui ha detto e che dei tre aspetti dell'avvicinamento al mondo antico in Germania, l'idealizzazione del mondo antico, l'organizzazione dello studio del mondo antico e la politizzazione del mondo antico per ragioni varie e curiose, quella che è stata la più influente in Italia è stata la seconda parte, cioè l'organizzazione dello studio. E naturalmente se si dovesse parlare del secolo XX, la situazione cambia, ma la politicizzazione che è avvenuta in Italia di Roma, non tocca la Grecia, tanto per cominciare. Dico, la Grecia ha avuto pochissima influenza nella cultura italiana da un punto di vista di idee politiche, questo è curioso. Dico, si possono fare veramente eccezioni, eccetera. Ma il modo con cui Roma diventa significativa in Italia nel secolo XX è di nuovo non mica semplice a chiarire, comincia con i nazionalisti, non con i fascisti. Il fascismo al principio non ha niente a che fare con Roma. Quando e come precisamente, è vero, il fascismo assorbe l'idea di Roma dal nazionalismo e come, quando poi, soprattutto sotto l'influenza, c'è poco da nascondere qui, del concordato del 1929, è vero, l'idea di Roma diventa una parte, è vero, dell'ideologia fascista che pesa sempre poi di più. Nel periodo dal 1930 al 1940, con la bella invenzione dell'impero, poi è vero, questa parte è una cosa tutt'altro che chiara dal punto di vista di svolgimento dello stesso pensiero fascista, e quindi io non conosco una storia del fascismo che mi racconti con qualche esattezza che cosa è effettivamente avvenuto. Naturalmente io sono vecchio abbastanza per essere vissuto in quegli anni e quindi di saperne qualche cosa direttamente, ma non è chiaro effettivamente come tra il 1900, diciamo, il 25 e il 1935 si sia trasformata l'ideologia fascista per abbracciare l'idea dell'impero e finire con Faccetta Nera, con la quale vi lascio. Sospendiamo un quarto d'ora? Io direi che forse un quarto d'ora ce l'abbiamo, no? Per le libertà. Sì.